Als der gut, aber nicht sonderlich auffallend gekleidete Herr an der Pforte von Haus Riesenstein in Heidelberg klopft, öffnet ein junger Mann und fragt in knappem Ton, was der Fremde will. Prinz von Liefen, stellt der Besucher sich vor. Beliebe Erstchargierten zu sprechen. Der junge Mann nimmt sofort Haltung an und legt die flache Hand an den Hinterkopf. Von Hilbruck, Fuchsmajor der Saxo-Borussie, werde Hoheit sofort melden. Bitte Hoheit einzutreten. Kurz darauf erscheint im Vestibül der geräumigen, prunkvoll ausgestatteten Villa eine Abordnung junger Herren. Hoheit gestatten vorzustellen? Vermeldet von Hilbruck. Graf von Schwerin, Baron von Gramsdorf, Edler von Reichsleben, Herr von Thun. Die adligen Kurstudenten zeigen den gleichen merkwürdigen Gruß wie von Hilbruck, das bereits an der Pforte getan hat. Sie legen die flache Hand an den Hinterkopf. Bitte Hoheit zu entschuldigen, erstchargierten Graf Rotdorn Tross nicht sprechen zu können. Befindet sich auf Katerbummel. Etwas viel gezecht gestern Nacht. Danke, danke. Wollte ersten Kontakt aufnehmen. Tja, jüngerer Bruder beabsichtigt Immatrikulation Heidelberg-Universität. Gedenkt vielleicht, Chor Saxo-Borussia beizutreten. Tja, das wäre das. Die jungen Saxo-Borussen sind unübersehbar erfreut. Ein Prinz würde die langen traditions- und ruhmreichen Annalen des Chors angemessen ergänzen. Gestatten uns untertänigst, Euer Hoheit Platz an bescheidenem Tisch zu mundendem Bier anzubieten. Wissen natürlich ungebührende Zumutung, erlauben dennoch ergebenste Bitte auszusprechen. Chor hofft, durchlaucht, morgen als Ehrengast zu feierlichem Festessen empfangen zu dürfen. Danke, danke, erwidert der Prinz. Ziehe vor, Bier zu verzichten, noch anderweitige Verpflichtung. Tja, Festessen morgen angenehm. Der junge Adel ist entzückt. Der Prinz wird mit ihnen speisen. Ein Ereignis von hoher Ehre für die gesamte Burschenschaft. Als er sich am nächsten Tag wieder der Pforte des Riesenstein nähert, wartet dort bereits ein Empfangskomitee. Ritter, Freiherrn, Edle, Grafen und Erbgrafen. Allesamt Söhne aus Häusern, die wichtige Würdenträger der politischen und militärischen Kreise des deutschen Staates stellen. Auch der Erstchargierte ist diesmal mit von der Partie und Prinz von Liefen ist angenehm überrascht. Unter den vielen groben Gesichtern sticht seines mit feinen Zügen hervor und es soll sich bald herausstellen, dass Graf Rotdorn Tross tatsächlich ein gebildeter junger Mann mit guten Manieren ist. Es soll sich ebenso bald herausstellen, dass der allergrößte Teil des adligen Nachwuchses hingegen ganz anders gestrickt ist. Bereits beim unmittelbar nach der Begrüßungszeremonie beginnenden Festessen muss Prinz von Liefen feststellen, welch ruppiger, teilweise rüder Ton unter den Chorbrüdern vorherrscht. Treiben sie es jedoch zu toll mit Schmatzen, Rülpsen, Grölen und Pöbeln, werden sie von den Ranghöheren geschuhriegelt. An diesem Tag ist die Anzahl der Zurechtweisungen besonders hoch. Denn dem Erstchargierten fällt bald auf, dass der Prinz vom ungehobelten Verhalten seiner Burschenschaft offensichtlich irritiert ist. Als Graf Gamsdorf über den Tisch hinweg einen Untergebenen aus den Reihen der Füchse mit den Worten beschimpft, »Der Rahlstein frisst doch mal wieder wie eine Sau«, ist das Maß voll. »Gamsdorf einmal aufschreiben wegen ungebührlicher Rede.« Aufschreiben bedeutet, dass eine Strafe zu zahlen ist. Rahlstein feigst daraufhin zu Gamsdorf hinüber. »Rahlstein einmal aufschreiben wegen Schadenfreude und frechem Grinsen!« Rahlstein ist empört. »Rahlstein nochmal aufschreiben wegen beleidigtem Gesicht!« Nach einer Weile des Aufschreibens ist der Haufen wieder so weit unter Kontrolle, dass das Mahl in halbwegs gesitteter Atmosphäre fortgesetzt werden kann. Der Friede hält jedoch nicht lange. Nachdem der Kaffee genommen und die Tafel aufgehoben ist, zieht der größte Teil der Burschenschaft zum Seppel, dem Stammlokal der Saxo-Borussia. Prinz von Liefen muss unbedingt mit. Man bittet eindringlich um diese Ehre. Es wird ein besonderer Abend, denn der Gast soll die komplizierten Trinkrituale des Chors kennenlernen. »Durchlaucht! Ich komme einen Ganzen!« Von Hilbruck verbeugt sich und leert einen Liter Bier in einem Zug aus. Damit steht der Zugetrunkene in der Pflicht, sich seinerseits vor dem Zutrinkenden zu verneigen und einem anderen zuzutrinken, der sich anschließend verneigt und wieder einem anderen zutrinkt und immerfort so weiter. Es muss dabei nicht zwangsläufig ein Ganzer sein, den man leert. Es kann auch ein Halber sein. Als von Helburg dem Prinzen zutrinkt, beginnen sogleich weitere Chormitglieder ihren Kameraden zuzutrinken, so dass im Nu mehrere Ketten entstehen, die sich zwangsläufig beinahe endlos fortsetzen. Obwohl er durchaus als trinkfest gilt, ist Prinz von Liefen dem Ausmaß dieser Sauferei nicht gewachsen. Er hält sich zwar recht wacker, setzt sich jedoch bereits schwer angeschlagen rechtzeitig ab, um die übelsten Exzesse, die zu diesem Zeitpunkt noch vor den jungen Borussen liegen, nicht miterleben zu müssen. Unfassbar ist für ihn die Erkenntnis, dass das anscheinend jeden Tag so geht. Eines Morgens, der Prinz weilt nun schon eine gute Woche in Heidelberg und nimmt täglich an den Festessen der Saxo-Borussen teil, erscheint eine Delegation des Chors in der Halle seines Hotels. »Würden Durchlaucht uns die Ehre geben, sich am Katerbummel zu beteiligen?« Durchlaucht erweist ihnen die Ehre. Der Weg führt hinunter zum Neckar. Der Prinz erkundigt sich bei von Gamsdorf, was er studiert. »Durchlaucht, ergebenst um Verzeihung, studieren ist für uns faktisch Mumpitz. Was geht uns der ganze Scheißdreck an, den so ein Professor vom Katheder herunterfabriziert? Was sollen wir mit dem Zimt anfangen? Wir sind nicht dasselbe wie so ein ausgehungerter Pastorensohn, der Theologie paukt, um hernach was zum Fressen zu haben. Was haben wir mit denen gemein? Wir sind hier, ergänzt der Edle zu Ribbentrop, um mit Standesgenossen Fühlung aufzunehmen und einander kennenzulernen. Wäre dämlich, wenn wir uns hier wie die Mensa-Kulis abschinden würden. Wir kommen schon von selbst in unsere Position, die ein für allemal für uns da sind. Wir übernehmen dazu einfach die bewährten Grundsätze unserer Väter. Alles andere wäre ausgemachter Blödsinn. Der junge Baron Herztal schiebt sich zwischen die Kameraden und den Prinzen. Wollen Durchlaucht das Gerede nicht weiter ernst nehmen. Durchlaucht sind sicher erbaulichere Gespräche gewohnt. Bezweifle jedoch, dass die Kameraden damit dienen können. Schlage vor, eine Mahlzeit einzunehmen. Kenne vorzügliches Lokal ganz in der Nähe. Famoser Laden. Der Prinz stimmt zu. Eine kleine Gruppe aus angenehmeren und gebildeteren Mitgliedern des Chors setzt sich daraufhin vom übrigen Burschentross ab und begibt sich in besagtes Wirtshaus. Die Mahlzeit ist tatsächlich vorzüglich. Die Konversation entspannt und gepflegt. Nach dem Essen zieht der größte Teil der Gesellschaft sich zurück. Nach so reichhaltiger Speise tut ein Mittagsschlaf Not und dient zugleich der Vorbereitung für das Festessen am Abend mit anschließender Kneipe im Seppel. Hoheit stoßen doch sicher dazu. Hoheit nickt wohlwollend. Während des allgemeinen Aufbruchs bleibt allein von Herztal am Tisch sitzen und bittet den Prinz artig, ihn unter vier Augen sprechen zu dürfen. Möchte nicht verfehlen, Durchlaucht Angebot meines Vetters zu unterbreiten. Vetter unterhält schneidigen Rennstall und stellt selbstverständlich alle Farben für Durchlaucht zur Verfügung. Prinz Liefen, Stall Herztal, klingt nobel, sehr nobel. Der Prinz zeigt sich nicht abgeneigt. Der junge Baron Herztal zeigt sich erfreut, ruft nach der Rechnung und begleicht die Zeche für alle. Er zieht dazu ein sehr stattliches Bündel Geld aus der Tasche. Beachtlich, Baron, beachtlich, sind sehr spendabel. Halten das ganze Chor aus. Prinz Liefen weiß, dass dieser junge Mann aus einer der reichsten Familien Deutschlands stammt. Oh, wenn's weiter nichts ist, Durchlaucht. Papa lässt einiges springen. Aber auch selbst Masel gehabt. Börse. Kaufe ein paar Papierchen und verdien's im Schlaf. Glänzend gelaufen. Aber was red ich? Durchlaucht wissen sicher noch besser zu jobbern als unser eins. Mein lieber Herztal, erwidert der Prinz, von Liefen ist nicht Herztal, bei weitem nicht. Baltischer Adel nicht sonderlich betucht seid. Nun ja, Güter alle verloren. Alles zum Teufel. Die Roten wissen schon. Darf ich's Durchlaucht pumpen? Wie viel wollen, Hoheit? Und schon holt er das dicke Bündel wieder hervor. Ich weiß ja gar nicht, wann ich's Ihnen zurückgeben kann, entgegnet der Prinz. Wenn ich Durchlaucht sage, sie verdienen, dann verdienen sie, Ich verstehe was vom Geschäft. Würde mich sehr geehrt fühlen, wenn ich Hoheit aushelfen darf. Hoheit wollen wir das bitte nicht abschlagen und zurückzahlen, wann immer Hoheit es für gegeben halten. Dann legt er ein Bündel Scheine achtlos auf den Tisch. Als sie das Wirtshaus wenig später verlassen, steckt der Prinz es beiläufig ein. 3 Stunden später ist es Zeit für das Festmahl im Riesenstein. Der Erstchargierte platziert den Prinzen neben Herrn von Arnheim, ein altgedientes Mitglied der Saxo-Borussia auf Kurzbesuch beim Chor. Der leicht betagte Herr bringt das Gespräch bald auf Kurland. Da sind Hoheit doch zu Hause gewesen. War selbst einmal in Alt-Autz. Habe Namen des Besitzers leider vergessen. Alt-Autz, antwortet der Prinz, gehört dem Grafen Medem. Habe auch andere Güter gesehen, fährt Herr von Arnheim fort. Gut Jungfernhof an der A gehört dem Grafen von Palen. Möchte korrigieren, erwidert der Prinz. Graf Palen ist Herr auf Eckau. Gut Jungfernhof ist im Besitz des Grafen Hahn. Der alte Mann scheint ein wanderndes Lexikon des Adels zu sein. Nicht immer ganz exakt, aber ungemein weitläufig informiert. Als er das Gespräch auf das Regiment des Prinzen in Potsdam bringt, weiß er auch dort bestens Bescheid. Kennt jeden Leutnant, Regimentsadjutanten und Kommandeur. Ihr Schwadronschef ist Graf Seatros? Seatros ist doch nicht beim Reichsregiment 4. Ihr Kommandeur ist meines Wissens Graf Fersen. Dem Prinzen geht das Gespräch mittlerweile auf die Nerven. Tja, ich bin nun mal von diesem Regiment und werde wohl wissen, wer mein Schwadronschef ist. Auch bin ich nicht gewohnt, ausgefragt zu werden. Indes, es hilft nicht. Der alte Herr lässt nicht locker. Die zunehmende Einsilbigkeit des Prinzen ignorierend, fährt er fort zu fragen und zu fragen und wundert sich hier und wundert sich dort. Nach dem Essen, die Tafel ist aufgehoben und man hat sich in den Salon begeben, nimmt der Alte den Erstchargierten beiseite und führt ein eindringliches Gespräch mit ihm. Der Prinz hat es sich in einem geräumigen Sessel bequem gemacht, beobachtet diese Szene und weiß, dass es Zeit ist, Heidelberg zu verlassen. Der Alte scheint den Verdacht zu hegen, dass mit Prinz von Liefen etwas nicht stimmen könnte.